Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff. Oh, it's gone in for the goal of the season. Hallo, liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadios. Ja, übermorgen geht's hier los, nicht die Polonaise, aber die Bundesliga. Und da spreche ich mit VfL-Fan Becky drüber. Sie twittert über den VfL, kennen einige VfL-Fans vielleicht auch unter @genderbeitrag. Und ja, wie es so aussieht beim sportlichen Gegner Schalke 04, da rede ich mit S04-Experte Raphael Wieswig. Wir sind die Wölfe. Ja, knapp genug war es am Samstag in Elversberg im Saarland. Waren ja auch einige VfL-Fans mit fetter Choreo vorweg vor dem Spiel. Und ja, das sah dann soweit auch ganz gut aus, bis auf die Luftschlangen, die dann übers Tor geflogen sind. Da muss das Spiel ja ein bisschen ja, verzögert angepfiffen werden. Aber egal, die Sache ist ja die im Pokal, wisst ihr ja, Hauptsache irgendwie weiterkommen. Und das haben wir geschafft. Aber die Art und Weise, da wollen wir noch mal kurz drüber reden, denn das ist natürlich alles andere als ja, geschmeidig gewesen, sagen wir es mal so. Da ist in der ersten Halbzeit insbesondere einiges aufgefallen, wo man sagen kann, da war aber noch irgendwie ein bisschen der alte VfL am Werk. Ja, Daniel Ginzek hat es hinterher auch gesagt, der Boden war stumpf. Ja, die Sonne war auch warm und ja, es war, und du musstest auch noch im Saarland spielen. Das sind natürlich alles so Handicaps, die, ja, na, gewiss schon mal auf ihn hinaus. Es ist natürlich ein bisschen wenig da, sich da die Ausrede da jetzt zu suchen. Zum Glück hast du gewonnen. Ich meine, guck dir Frankfurt, guck dir Stuttgart an. Die hätten das Problem, glaube ich, auch gerne, wenn man sehen, knapp weitergekommen wäre. Nur wie viele Schwierigkeiten Dortmund dann auch gehabt hat. Oder Bayern ist jetzt auch kein Ruhmesblatt gewesen. Insofern, ja, so ist es dann halt. Wir müssen noch ein bisschen inhaltlich trotzdem drauf gucken, finde ich, weil das Problem, was sich da offenbart hat, habe ich eben schon gesagt, war so ein bisschen wie alter VfL. Man hat sich wenig Chancen rausgespielt, so mal so anderthalb Chancen in der ersten oder so Halbchancen in der ersten Halbzeit. Da war Elversberg durch die Konter und durch die destruktive Spielweise. Da sieht man, dass die Kleinen das auch immer noch ja, super mittlerweile machen, Räume eng machen. Und wenn der Gegner dann nicht mehr investiert oder nicht in der Lage ist, dann sich entsprechend offensiv auch mal durchzusetzen. Ich glaube, 1:1 haben wir fast gar nichts gewonnen. Bis auf Roussillon, der mich da positiv überrascht hat, der auch immer wieder versucht hat, da anzuschieben über die linke Seite. Ich glaube, wenn der dann tatsächlich auch mal ein bisschen Raum bekommt oder auch mal ein bisschen das Glück hat im 1 gegen 1, dann läuft da ein bisschen mehr. Aber über rechts kam relativ wenig. Und ich habe es ja auch im Wolfsgeheul schon geschrieben, da hätte man eine 6-spurige Autobahn ziehen können zwischen Brooks und Knoche, damit der Ball da immer noch schön geschmeidiger herläuft, hin und her. Ja, denn da wurde sehr, sehr häufig drüber gespielt. Das war auch so ein bisschen Fakt von Ideenlosigkeit. In der zweiten Halbzeit war es dann besser. Ich weiß jetzt nicht, was in der Kabine passiert ist, aber die Luft nach oben hat man ja deutlich gesehen in der ersten Halbzeit. In der zweiten war es dann besser. Einwechslung von Memedi. Mali hat dann auch noch das ein oder andere Akzentchen gesetzt, aber gerade Memedi kam rein und hat man auch gleich gemerkt, er möchte Akzente setzen und möchte gleich noch was machen. Und ja, kam auch gleich damit so einer guten Chance da rein. Unterm Strich natürlich auch, ja, eine Situation hat dann gereicht, aber wenn wir uns das dann Ganze auch mal angucken von den Zahlen her, ja, war es überlegen mit irgendwie 73% Ballbesitz, was man aber auch gegen den Viertligisten erwarten darf. Passquote war okay mit 80%. Was mir nicht gefallen hat, war natürlich, dass wir die Zweikampfquote gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, aus der Hand gegeben haben. Ich glaube, da haben wir gar kein direktes Duell irgendwie gewonnen. 47%, also schlechter als der Viertligist. Das ist natürlich so eine Sache, da geht mehr, ja, auch 15-10 Torschüsse. Darf man erwarten, letztendlich dann auch zum Schluss hin zu viel zugelassen, finde ich. Und letztendlich muss man da auch dran arbeiten, aber das wissen wir ja auch alle, dass da Bruno Labbadia und die Mannschaft auch noch Arbeit vor der Brust haben. Warum sollte das jetzt auch alles ruckzuck in ein paar Wochen funktionieren, was vorher nicht funktioniert hat? Aber die Zuversicht müssen wir uns natürlich erhalten und natürlich auch vor dem Spiel gegen Schalke 04 am Samstag. Und ja, darüber habe ich gesprochen mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Ja, und ich lade mir ja immer ganz sehr gerne freundliche VfL-Fans ein hier bei mir in die Sendung. Und ja, das habe ich heute auch wieder getan. Und ich freue mich sehr, dass es auch mal wieder eine Frau ist, die ich zu Gast habe. Das ist ja sonst nicht so häufig der Fall. Und ich begrüße die Becky. Sie ist vielen VfL-Fans bekannt als @genderbeitrag bei Twitter, wo sie ihr Unwesen treibt, möchte ich mal sagen. Und ja, Becky, schön, dass du da bist. Ja, wir haben ja schon ein bisschen länger dran geschraubt an der Geschichte. War ja eine schwere Geburt, aber es hat ja trotzdem geklappt. Deswegen klasse, dass das geklappt hat. Lass mal sportlich beginnen bei der ganzen Geschichte. Nach der Pokalgeschichte am Samstag in Elversberg, bist du da jetzt zuversichtlicher nach dem 1-0, nach dem knappen 1-0 oder skeptischer, was die Saison angeht? Da kommen wir natürlich gleich noch zu, Ausblick auf den kommenden Samstag. Aber die Frage bei dem Pokalspiel, ich meine, man hat ja gesehen, wie schwierig oder wie schwer sich ganz, ganz viele Erstligisten auch getan haben. Zuletzt war es ja auch Dortmund, die da sich so gerade noch so von dem Tod von der Schippe gesprungen sind, sozusagen. Selbst die Bayern haben sich ja sehr, sehr schwer getan, da in diesem Doppelnamendorf. Letztendlich, wenn du dann aber mal drauf guckst auf die Leistung des VfL, was hat sich denn positiv und vielleicht was auch negativ entwickelt über den Sommer? Ist ja das Mindeste. Spielen Regionalliga, soweit ich das so weiß, ja. Welchen Gesamteindruck macht denn der VfL auf dich? Also wir kamen ja, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber so knapp vor der Zweitklassigkeit, gerade noch so die Kurve gekriegt am Ende der Saison. Welchen Eindruck hast du denn im Moment vom VfL, wenn du das Gesamtbild mal anguckst, jetzt nicht nur die Mannschaft? Dann haben wir viel gemeinsam und kriegen auch immer die Prügel, habe ich so in Erinnerung. Jetzt hast du eben schon Schalke kurz angerissen. Auftragprogramm stelle ich jetzt ja gerade im Vorfeld der Saison gerne häufiger die Frage meinen Gästen, weil danach ja auch noch Leverkusen folgt. Macht dir das eher Bammel, das Auftaktprogramm, oder siehst du das als Chance auch? War nur mal knapp. so ist es jetzt nicht. Ne? Auf wen wird es denn aus deiner Sicht besonders ankommen, also aus der Mannschaft? Von welchem Spieler erwartest du denn mehr, als er auch gezeigt hat? Ich meine, jetzt haben wir einen neuen Kapitän, Gila Vogie liegt so ein bisschen nahe, dass man das sagt letztendlich, aber das wäre der erste gewesen. Sehr gut, dann kannst du noch ein bisschen weiter ausführen, das Ganze. Kommen wir mal zu dir persönlich. Habe ich ja am Anfang der Sendung jetzt schon gesagt. @Genderbeitrag ist dein Name bei Twitter. Jetzt sind die VfL-Fans ja nicht so breit gesät. Du kommst auch gar nicht aus Wolfsburg, glaube ich. Ne? Und ich wollte einmal fragen, wie das alles bei dir so zustande kam. So. Also VfL-Fan, Twitter und ja, wie kommt die Becky zum VfL? Ja, okay. Pfui. Ah. Was ja auch nicht schlimm ist, grundsätzlich. Genau so ist es. Ja, und das läuft ja auch ganz erfolgreich, möchte ich jetzt mal sagen, wobei das ja immer so eine Sache ist mit dem Erfolg. Aber es sind immer angeregte Diskussionen, wie ich das verfolge. Und das ist ja auch immer ganz cool, weil zu wenig Austausch unter VfL-Fans und so kann es ja gar nicht geben. Das müssen wir alles noch ein bisschen noch mehr forcieren. Und du hast ja auch gesagt, dass die entsprechenden Reaktionen gibt es dann auch. Ist das gerade auch so, wenn von den VfL-Fans was kommt? Ich meine, ich kenne das ja selber und du sagst, du gehst auch relativ optimistisch an die Geschichte ran, dass man da auch Gegenwind bekommt, wenn man zu optimistisch ist. Das ist ja auch so aufgefallen. Also mir geht es jedenfalls sehr, sehr häufig so. Das stimmt. Also bei mir ist es eine ganz einfache, praktikable Geschichte. Ich bin fest davon überzeugt, ist, dass wenn immer nur draufgehauen wird und immer nur rumgemault wird, dass wir da keinen Deut vorankommen, egal in welcher Beziehung das den VfL betrifft. Und deswegen gehe ich dann auch gerne mal dann auch in die Offensive, selbst wenn man da ein paar Steine klopfen muss oder ein paar Bretter bohren muss letztendlich. Kommen wir auf das Spiel zum Samstag nochmal, werden wir nochmal sportlich zum Ende hin. Du hast gesagt, ein bisschen Bammel hast du schon, die letzten Spiele Schalke waren knapp. Was hast du für ein Gefühl, für Erwartungen letztendlich auch? Genau, hoffen ist auch das Stichwort für die letzte Frage. Wenn du ein bisschen ja, deinen Optimismus walten lässt, kann der VfL jetzt, was den Ausblick auf die Saison angeht, auch eine Überraschung sein für die Bundesliga? Ja, Wolfsburg ist nicht der neue HSV, wir haben nämlich nicht so eine scheiß Uhr. Insofern wird das auch nicht passieren, dass wir da unten reinrutschen und rumdümpeln. Ja, das war die Becky, auch VfL-Fans bekannt bei Twitter unter @genderbeitrag. Und dort postet sie nicht nur ihre Meinung zum VfL, sondern auch zu allen möglichen Lebenslagen sozusagen. Ganz interessante Geschichte, wer ihr da folgen möchte, bitte gerne. Ja, und wir haben es endlich geschafft, dass wir endlich mal ein Interview fürs Wölferadio hinbekommen. Und ja, ich danke dir für das Gespräch. Kurzpassspiel. Ja, das Pokalaus hat ja Eintracht Frankfurt ganz schön erschüttert, möchte ich mal sagen, weil es ja mit hohen Ambitionen gestartet in die Saison. Und jetzt natürlich schon, werden schon mal die Ausreden vorbereitet, wenn es am Samstag zum Liga-Auftakt auch nicht klappt. Und das sind die Top 5 Ausreden bei Eintracht Frankfurt, wenn der erste Spieltag in die Hose geht. Auf Platz 5, es sind noch 33 Spiele. Auf Platz 4, die Bayern sind auch noch nicht gut drauf. Auf Platz 3, wir hatten viele Abgänge. Auf Platz 2, kein Bruder schlägt Ante Rebic den Ball lang. Und auf Platz 1, die Verhandlungen mit Felix Zweier laufen noch. Der Berliner Spieler Solomon Kalou hat offensichtlich Probleme, eine Freundin zu finden. Ist ja auch ungewöhnlich für einen Fußballprofi, finde ich. Aber zumindest hat er die Mitspieler Ibisevic und Rekik beauftragt, da ein bisschen was zu drehen in die Richtung. Und ja, lieber Solomon, ich habe folgenden Tipp. Mit dem möglichen Partner vielleicht mal zum Fußball gehen. Denn wir haben gesehen, das funktioniert. Beim Pokalspiel Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund haben ja auch Watzke und Sammer zusammengefunden. Das erste Heimspiel von Champions-League-Sieger Real Madrid in der spanischen Liga war jetzt nicht ausverkauft. Kurioserweise blieben da ganz, ganz viele Fans weg. Ja, Ronaldo ist ja auch nicht mehr da. Die Verantwortlichen von Real Madrid hatten aber eine ganz einfache Erklärung. Die Hälfte der Stadt war zur Spätschicht. Kombinationsspiel. Ja, und über das Spiel am Samstag gegen die Jungs von Schalke 04, da möchte ich natürlich sprechen mit einem ausgewiesenen Fachmann. Und das ist der Raphael Wiesweg. Er hat ein Buch geschrieben, Mythos Königsblau, ist aktuell auf dem Markt und ist auch von der Bass 04-App, also geballte Kompetenz in Königsblau. Grüß dich, Raphael. Glück auf, Lenny. Glück auf, ja, hätte ich jetzt auch sagen können. Pokal haben wir uns ja beide so ein bisschen schwer getan am vergangenen Wochenende. So ein bisschen Glück war bei beiden irgendwie mit dabei, bei euch in Schweinfurt. Wo steht denn Schalke 04 jetzt so kurz vor Beginn der Bundesliga-Saison? Puh, das ist natürlich schwer zu bewerten jetzt schon. Also zumindest, wenn man es, glaube ich, fair bewerten will. Das hat aber nichts mit Schalke 04 zu tun. Ich glaube, das kannst du auf alle Vereine ummünzen. Wir können da ruhig mal ein paar Vereine in den Topf werfen. Bayern München wird jetzt nicht eine katastrophal schlechte Bundesliga-Saison spielen, weil sie nur 1-0 gewonnen haben. Gladbach wird jetzt nicht deutscher Meister, weil sie 11-1 gewonnen haben. Und Wolfsburg und Schalke spielen jetzt auch nicht vielleicht zwingend gegen den Abstieg, weil sie so knapp gewonnen haben. Ich glaube, dass es tatsächlich in der ersten DFB-Pokalrunde erst einmal nur darum geht, weiterzukommen. Grüße nach Frankfurt und Stuttgart. Ja, und alles andere wird man dann tatsächlich erst in den kommenden Wochen sehen. Ja, also ganz schwierig unterm Strich. Schalke hat grundsätzlich in Schweinfurt vieles wieder von dem gezeigt, was wir aus der vergangenen Saison kennen. Das heißt, grundsätzlich stehen sie defensiv weiterhin sehr gut. Offensiv ist es jetzt kein Spektakel. Und zu den Details, was sich vielleicht geändert haben könnte, kommen wir ja gleich noch. Aber um vielleicht erstmal über den Stand der Dinge zu sprechen, ich glaube, da kann man noch nicht so viel darüber sagen, außer, dass sie zumindest erfolgreich waren und eine Runde weitergekommen sind. Von außen könnte man ja auch immer, oder wird ja auch mal gerne kommentiert, Spielstil von Schalke 04, scheiße spielen und trotzdem gewinnen. Ist das die richtige Einschätzung aus deiner Sicht? Ja, also ich glaube, die Schalke-Journalisten oder die Leute, die Schalke nahestehen, die würden natürlich nie im Leben so einen krassen Ausdruck dafür verwenden. Wir würden dann vielleicht eher sagen, dass es weniger attraktiv ist. Irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich tatsächlich die Wahrheit, weil zum einen muss man tatsächlich mal sagen, so abgedroschen das klingt, unter dem Strich zählt der Erfolg. Was haben wir von einem wunderschönen Fußball? Und du krebst vielleicht unten im Abstiegskeller rum, du kannst da ein Wörtchen von mitdrehen. Die Wolfsburger haben zweimal gegen den Abstieg gekämpft. Schalke hat in der vergangenen Saison nicht schön gespielt, aber war sehr erfolgreich. Und das wird sich nicht großartig ändern. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass Schalke ein Club ist mit diesen Ambitionen, dass er zumindest versuchen sollte, auch etwas attraktiver zu spielen. Also Chancen, Kreierungen hatten sie ja durchaus auch nicht wenige und sie waren jetzt auch nicht uneffektiv in der vergangenen Saison. Aber mehr Torraumszenen, also tatsächlich im Strafraum und dann noch effektiveres Vorgehen, dann wäre wünschenswert, weil ich kann gut darauf verzichten, jetzt wieder mehrmals ein 1-0 oder 2-1 zu sehen. So ein Spiel mit 2-3 Toren Differenz zu gewinnen, wäre natürlich auch für den Beobachter, für den Experten von außen auch mal sehr angenehm. Ja, damit bist du ja schon quasi bei der Rolle des Trainers. Ewald Lien hat, glaube ich, ihn sogar als ja, Ruhrpott-Mourinho oder so bezeichnet. Jedenfalls, er lässt spielen wie Mourinho. Hat denn Domenico Tedesco das getroffen, dass man seinen Spielstil so ein bisschen von der Attraktivität her bemängelt hat, oder lässt ihn das auch kalt? Überhaupt nicht, das lässt ihn kalt. Wenn ihn das nicht kalt lässt, dann, weil ständig die Nachfragen dazu kommen, aber er rückt jetzt von seinem Spielstil nicht ab. Und irgendwo, Ewald Lien hat sich ja auch entschuldigt, weil das Zitat, das war ja sogar noch ein bisschen ausschweifender, dass er damals in einer Talkrunde bei Sky gesagt hat, er wollte sich direkt noch am Abend entschuldigen, persönlich bei Tedesco, hat ihn dann telefonisch nicht erreicht, hat ihm dann eine SMS geschrieben. Irgendwo ist es ja auch eine Form der Anerkennung. Klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, aber wie wir alle wissen, war Mourinho zumindest jetzt vielleicht bröckelt so ein bisschen sein Status aktuell. Aber war Mourinho schon grundsätzlich erfolgreich, und mit ihm verbindet man ja auch schon ein Trainer-Dasein, das sehr erfolgreich ist und ein Ansehen genießt. Von daher, ja, Tedesco sorgt erstmal dafür, dass die Defensive sehr stabil steht und versucht darauf aufbauen, vielleicht auch in Zukunft attraktiver zu spielen. Er hat damit kein Problem, dass gezeichnet wird, und das wird er auch in Zukunft nicht haben. Beim Kollegen Heidel, euer Manager, ist es ja auch so, kurioserweise nach einer Saison wie der letztjährigen waren jetzt Schlagzeilen irgendwie zu lesen, jetzt muss Heidel liefern oder jetzt muss er auf Schalke ankommen oder so. Wie be bewertest du seine Rolle im Moment? Ja, grundsätzlich würde ich erstmal behaupten, auf diese Transferperiode gemünzt, dass er gut eingekauft hat, wenn man bedenkt, welche Spieler er für welches Geld geholt hat. Als der Verkauf von Thilo Kehrer noch nicht einmal überhaupt in der Verlosung war, hatte er schon einige Millionen ausgegeben. Sind sozusagen die Champions League Millionen, die der FC Schalke 04 kriegen wird. Jetzt ist Sebastian Rudi auch noch in der Verlosung, und darüber möchte ich eigentlich auch so ein bisschen den Dreh kriegen, wenn wir über die Arbeit von Christian Heidel sprechen. Weil Sebastian Rudi wird ja für eine Position verpflichtet, zentrales Mittelfeld, defensives Mittelfeld. Auf den Positionen ist Schalke grundsätzlich schon gut besetzt, also zumindest quantitativ. Aber insbesondere beispielsweise ein Nabil Bentaleb wird immer wieder kritisch hinterfragt. Und Nabil Bentaleb ist einer, für den Christian Heidel sehr viel Geld ausgegeben hat, ein zweistelliger Millionenbetrag. Gleiches gilt für Yevgen Konoplyanka, der in der vergangenen Saison unter Tedesco ein bisschen mehr aufgeblüht ist, aber auch immer noch nicht die hohe Millionensumme gerechtfertigt hat. Und das sind so Transfers, die noch vor der Tedesco-Zeit getätigt wurden, unter Weinziel und Heidel sozusagen. Also ich glaube, man kann seine Arbeit mit gemischten Gefühlen sehen. Unterm Strich würde ich behaupten, erkennt man immer mehr die Handschrift. Jetzt hat er auch einen Trainer, mit dem man nicht schon wieder bei Null anfangen muss, und sie können Ideen entwickeln. Tedesco hat ja auch seinen Vertrag langfristig verlängert, und dann kann man ein bisschen in die Zukunft schauen und muss nicht jedes Jahr anderes Spielermaterial, klingt ein bisschen negativ, aber nach neuen Ideen schauen und entwickeln. Vor allem würde ich sagen, diese Transferperiode war von Christian Heidel gut. Die davor waren, ja, ich würde behaupten, befriedigend. In der Mitte liegt auch da wahrscheinlich die Wahrheit unterm Strich. Das klingt unterm Strich ganz zufrieden. Mit Zugängen, Abgängen, würdest du da noch was hervorheben? Also mit in der Transferperiode mit den entsprechenden Leuten, die ihr da verpflichtet oder auch habt gehen lassen. Max Meyer war ja auch so eine Personalie. Ja, definitiv muss man zumindest vom Namen her, klingt natürlich Meier und vor allem auch Goretzka klangvoll bei. Ich würde trotzdem beide Personalien ein bisschen trennen. Die Personalie Max Meier hat gezeigt, natürlich, dass mit ihm der FC Schalke 04 auch sehr gut gespielt hat, mit ihm einen anderen Spielstil auch nochmal entwickelt hat. Andererseits, die ersten, ich glaube, 5 Spieltage war er raus am Saisonanfang. Er war in den letzten Spielen der Saison raus, das heißt, er hat nur in Anführungsstrichen in der Mitte gespielt, worauf ich hinaus will. Ohne Meier hat es auch gut funktioniert. Ohne Goretzka hat es zwischenzeitlich auch jetzt nicht schlecht funktioniert. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass Goretzka noch im Laufe der Saison vermisst wird. Er war schon so der Taktgeber. Er hat vielleicht nicht spektakulär und auffällig gespielt, aber hat Schalke ohne ihn gespielt, war es ein anderer Stil und es wirkte nicht so stabil. Unabhängig davon halte ich da für den kompletteren Fußballer. Er ist groß, also durchaus kopfstark, er ist athletisch, er ist sehr intelligent. Nicht nur was den Fußball angeht, sondern sowieso, wenn du mit ihm sprichst und dich unterhältst, ein sehr intelligenter junger Mann. Also Goretzka wird definitiv ein Verlust sein, da lege ich mich fest. Ansonsten, ja, Höwedes wurde ja abgegeben, aber der hat in der vergangenen Saison schon nicht gespielt. Und aus sportlicher Sicht würde ich nach wie vor behaupten, so wie ich es schon vor einem Jahr gesagt habe, war die Abgabe von ihm richtig. Ja, und am Montag hat der FC Schalke 04 noch mitgeteilt, dass Johannes Geis beim Training fehlte, um persönliche Dinge zu klären. Den werden wir also vermutlich auch noch abgehen. Und das war ja der Wunsch des Vereins, weil Johannes Geis keine Perspektive hat. Das sind so die größten Namen bei den Abgängen, und bei den Zugängen will ich gar nicht so sehr ausschweifen, weil es ja doch einige waren. Ich bin sehr gespannt auf Serdar, der nur ein Jahr Profisaison gespielt hat bei Mainz 05, der aber das meiste Geld gekostet hat mit 11 Millionen. Von ihm verspricht man sich viel. Wenn er fit war in der Vorbereitung, hat er eine unglaublich starke Technik auch gezeigt. Da muss man natürlich abwarten, ob er das über eine gesamte Saison auch hinkriegt. Falls nicht, darf man ihn, glaube ich, auch nicht direkt zu sehr kritisieren, weil er ist, glaube ich, 21 Jahre erst alt. Ja, und von daher gibt es schon sehr viele spannende Personalien beim FC Schalke 04, und das Gesicht wird sich schon stark verändern, obwohl Heidel und Tedesco das zum Ende der vergangenen Saison eigentlich verneint haben. Aber es sind jetzt schon 6 Spieler neu dazugekommen, und Sebastian Rudi wäre der 7. Neuzugang. Das finde ich schon ziemlich stark, vor allem wenn man bedenkt, dass Schalke in der Saison sofort Zweiter wurde. Genau. Und dann kommen wir nochmal auf den Samstag zu sprechen. Und die Frage, die Spiele in der vergangenen Saison waren relativ knapp. Beides, also das erste Spiel auf Schalke ging unentschieden aus, da hat man in der letzten Minute noch zugeschlagen aus Wolfsburger Sicht, dann quasi in der letzten Minute das Spiel in Wolfsburg verloren gegen Schalke. Mit was für einem Spiel rechnest du denn am Samstag? Wir dürfen dann vor allem auch nicht noch das DFB-Pokalspiel vergessen aus Ja, Schalke, das das war ist ja auch so genauso ein knapp grutziges war. Ding, ja. Genau, und ja, die Beschreibung von dir trifft es eigentlich schon ganz gut, weil das umschreibt zwar in sehr negativer Art und Weise, aber es umschreibt, wie der Schalker Spielstil war. Er wird sich, wie ich schon anfangs sagte, nicht großartig verändern. Deswegen glaube ich schon grundsätzlich, dass wir ein ähnliches Spiel erwarten können. Ich glaube, dass die Spielweise von Wolfsburg den Schalkern entgegenkommt. Ich schätze Wolfsburg, ohne dass ich den VfL deine Vorbereitung oft habe spielen sehen, aber so ein, dass sie eher mitspielen und sich nicht einigeln. Und das ist dann schon eher das Ding vom FC Schalke 04. Tedesco hat versucht, ein bisschen mehr Schärfe und ein bisschen mehr Tempo in der Vorbereitung beizubringen. Grundsätzlich wird also die Grundformation sich defensiv nicht großartig ändern. Vorne wird er schon ein bisschen mehr variieren, aber Schalke wird weniger am Ball sein, zumindest wenn sie im Ballbesitz sind. Ich möchte einfach damit sagen, dass sie das Tempo forcieren wollen. Aber unabhängig davon werden sie wieder aus einer gesicherten Defensive spielen. Und ich befürchte, auch wenn ich dich und die Fans beider Clubs da enttäuschen muss, das wird wieder kein Torspektakel werden. Eine zähe Angelegenheit. Ja, damit rechne ich auch. Zumal, wenn Schalke in Führung gehen sollte, dann werden sie versuchen, das Spiel zu verwalten, bin ich fest von überzeugt, wie es die anderen Spiele auch der Fall war. Zweimal hat es quasi funktioniert, aber weil wir auch dann vorne nicht durchschlagskräftig genug gewesen sind. Und mit sowas rechne ich leider wieder. Wenn Schalke in Führung gehen sollte, dann würde es ganz, ganz schwer werden. Aber letzte Frage, Raphael. Da geht es natürlich um die Geschichte Ausblick auf die Saison. Ich meine, Vizemeisterschaft, Pokal, Halbfinale, jetzt dann auch Champions League erreicht und so. Das sind ja alles gute Werte, die Schalke abgeliefert hat in der jüngsten Vergangenheit. Läuft es ähnlich weiter bei euch, oder ist das, ja, wird es eine schwierigere Saison, das zu bestätigen? Also es wird definitiv schwieriger, lege ich mich fest. Ich glaube aber nicht so schwer, wie einige es hoffen oder prophezeien. Schwierig wird es deswegen, weil es ist ja schon mal fast unmöglich, die vergangene Saison zu toppen. National würde das bedeuten, der FC Schalke 04 würde mal wieder deutscher Meister werden und den Pokal sogar ins Finale einziehen. Das traue ich Schalke grundsätzlich schon noch zu. Da muss man natürlich jetzt auch abwarten, ob Schalke ein bisschen Losglück haben wird. Und dann wird die Champions League eine ganz besondere Rolle spielen, nicht nur, weil er nach 4 Jahren mal wieder vertreten ist, sondern, und da erzähle ich ja jetzt nicht großartig etwas Neues, es wird spannend zu sehen sein, wie Schalke diesen Wechsel kriegt. Wenn sie beispielsweise unter der Woche gegen Real Madrid spielen und dann am Samstag, ohne da despektierlich klingen zu wollen, plötzlich gegen Augsburg spielen müssen. Das wird ein schmaler Grat. Ich glaube nicht, dass die Kraft ein Problem sein wird, aber das mental so zu verarbeiten und ständig auf Reisen zu sein, im Bus, Bus, im Flugzeug, im Bus und im Flugzeug, so wird es dann pausenlos gehen. Und da sind einige Spieler dabei, die noch nie Champions League gespielt haben. Ich glaube, es wäre ein Erfolg, wenn Schalke wieder in die Champions League unter dem Strich einziehen wird am Ende der Bundesliga-Saison, also sprich mindestens Vierter. Und ich glaube auch, dass das schwierig genug wird. Ich glaube also auch, dass das das Maximale ist, was Schalke erreichen kann und weder nochmal Zweiter oder wenigstens Dritter wird. Im Pokal traue ich den Schalkern schon durchaus zu, mit ein bisschen Losglück sogar bis ins Finale einzuziehen und den vielleicht sogar zu gewinnen. Und Champions League, ich glaube, da wäre es schon ein Erfolg, einfach nur in die K.O.-Runde einzuziehen. Ob es dann jetzt der dritte Platz in der Gruppenphase wird und dann dadurch wieder die Europa League, muss man natürlich abwarten. Da müssten wir uns nochmal neu unterhalten über die internationalen Ziele. Aber das sind so schon mal die Ziele, die ich vor dem ersten Bundesligaspieltag formulieren würde. Sagt ein optimistischer Raphael Wiesweg. Er ist von der Bass04-App und hat auch ein Buch geschrieben, Mythos Königsblau, was im Buchhandel erhältlich ist. Ja, und ich danke dir für das Gespräch. Danke auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Heute mal wieder ein kurzer. Wie tragen zwei Eintracht Braunschweig-Fans einen Kleiderschrank? Ganz einfach. Der eine trägt den Schrank, der andere sitzt drin und hält die Kleiderbügel fest. Fan-Infos. Ja, und da ist ja einiges neu auch beim VfL Wolfsburg zum ersten Spiel gegen Schalke. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gelesen und mitbekommen. Der Sicherheitsring kommt zum ersten Mal am Samstag zum Einsatz. Und ja, da soll man so ein bisschen was drüber wissen, oder sollte man ein bisschen was drüber wissen, dass das mindestens 20 Meter da ums Stadion schon das erste Mal eine Kontrolle gibt letztendlich. Ist als präventiver Charakter gedacht und ja, soll die Sicherheitsempfinden letztendlich auch verstärken. Wie läuft das? Also um die Volkswagen-Arena herum gibt es Zäune, fest und oder mobil. Und da gibt es dann auch Personen- und Kfz-Kontrollstellen. Der Sicherheitsring, der soll dann halt quasi einen weiteren Abstand zur Arena garantieren. Ja, und das erfolgt natürlich dann so unter Einbindung der örtlichen Gegebenheiten wie Wasserskisee und so weiter und so fort. Macht euch dann noch mal ein bisschen schlau, gibt es auch im Internet die Informationen darüber. Das betrifft alle Heimspiele oder alle Spiele in der Volkswagen Arena logischerweise. Und etwa 3 Stunden vor Anpfiff geht das letztendlich los. Ja, man kann diesen Sicherheitsring auch ohne Eintrittskarte passieren. Das ist ja ganz interessant letztendlich auch, ja, aber die Person wird dann halt kontrolliert. Und ja, durchqueren mit Hunden und Fahrrädern ist nicht möglich. Ja, also wie gesagt, da gibt es so ein paar Informationen noch dazu beim VfL auf der Homepage. Schaut euch das nochmal an, wenn ihr das, ja, wenn euch das interessiert. Und eine Sache, die ja die meisten Fans dann auch nochmal interessiert, darf ich Getränkeflaschen, Getränkedosen mit in den Sicherheitsring nehmen? Nein, erlaubt sind hingegen antialkoholische Getränke in Weichverpackungen, wie zum Beispiel Tetra Paks. Und die Mitnahme von Thermoskannen bei niedrigen Temperaturen sowie die Mitnahme von Mineralwasser bei hohen Temperaturen werden witterungsabhängig bewertet und entschieden. Das ist ja auch vielleicht nochmal ganz interessant, aber jetzt so mit Bierpulver rein, das geht nicht. Dann gibt es noch 2 Termine, die durchaus interessant sein könnten für VfL-Fans. Zum einen eine sehr interessante Lesung von Robert Klaus mit dem Buch Die Rückkehr der Hooligans. Das findet statt am Mittwoch, 29. August, 18 Uhr im Fansaal. Da gibt es dann auch über die Fanbeauftragten nähere Informationen. Und der andere Termin ist der Streetkick gegen Homophobie. Der findet statt Samstag, 1. September von 10 bis 17 Uhr am Nordkopf Zoo. Das veranstaltet der VfL Wolfsburg gemeinsam mit dem Fanprojekt. Kollidiert so ein bisschen mit dem Spiel gegen Leverkusen. Aber so sieht es das manchmal mit Terminen, wenn dann welche gefunden werden müssen. Und da geht es dann natürlich auch um das Thema Vielfalt und gegen Diskriminierung. Also auch eine wichtige Sache. Nur, dass das auch nochmal an dieser Stelle und auch mal darauf hingewiesen wird, dass die Veranstaltung am 1. September stattfindet. Ja, und dann hat unser neuer Geschäftsführer Sport, Jörg Schmadtke, ja noch was für die Stimmung getan diese Woche, was ich gelesen und gesehen habe da auch. Es gab Spanferkel für die Mitarbeiter zum Einstand, um da ja nochmal das Wir-Gefühl letztendlich auch zu stärken. Macht man ja auch so, wenn man irgendwo neu ist, dann gibt man nochmal einen aus. Schöne Sache, glaube ich, auch. Ich weiß, ich habe keine Einladung gekriegt. Ich hätte auch gerne einen Spanferkel gegessen, obwohl, wenn ich so ein bisschen an mir runtergucke, dann war es vielleicht auch besser so für die schlanke Linie, dass ich mir die Kruste da nicht reingepfiffen habe. Ja, und ganz zum Schluss noch ein ganz entscheidender Hinweis. Am Samstag sind wir wieder am Start mit Wölfe Radio Arena Live. Wir kommentieren das Spiel gegen Schalke 04 live aus der VW Arena und ja, hoffen, dass dann auch wieder eine Menge VfL-Fans, die nicht ins Stadion kommen können, dann einschalten. Wichtig ist erstmal ins Stadion kommen und dann, ja, wollen wir, wenn man das nicht klappt, dann wollen wir gerne die Leute an den Radiogeräten bzw. im Internet streamen. Das ist ja ein Livestream im Internet über die VfL-Wolfsburg.de Homepage oder auch die VfL-Fan-App zu bekommen oder zu hören. Dann möchten wir die da gerne begrüßen. Alle VfL-Fans, die das sich dann reinziehen möchten, gibt ja auch die Möglichkeit, sich das über das Fernsehbild von Sky zum Beispiel zu legen und dann ja, nur uns zu lauschen. Malte und ich werden das wieder kommentieren in aller Voraussicht nach. Und ja, nach der guten Resonanz, die das genommen hat in der vergangenen Saison, zum Ende der vergangenen Saison, da haben wir ja ein paar Spiele schon mal kommentiert gehabt, haben wir mit dem VfL beschlossen, das Ganze fortzusetzen. Da gibt es dann in den kommenden Tagen noch ein paar nähere Informationen zu. Aber wichtig ist erstmal, es geht los am Samstag, da sind wir wieder mit am Start. Zieht es euch rein, ab 15.20 Uhr sind wir auf Sendung, nehmen euch mit in die VW Arena, wenn ihr nicht kommen könnt. Und das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir müssen wieder es hinbekommen, als Verein insgesamt attraktiver zu werden. Ihr habt das, die Diskussion ja mitbekommen über die Dauerkarten, sind wieder runtergegangen, sind ganz, ganz viele Fans offensichtlich enttäuscht, auch von der sportlichen Leistung, kann ich alles nachvollziehen. Aber, und da möchte ich das an dieser Stelle auch nochmal sagen, es geht nicht darum, kurzfristig in Anführungsstrichen sportlichen Erfolg zu haben, sondern wenn ich zu einem Verein stehe, dann in jeder Lebenslage, das ist für mich ein Grundsatz und dann muss es auch, auch wenn es mal nicht so läuft, dann die Möglichkeit oder muss man die Möglichkeit haben und auch den Willen haben, weiterhin ins Stadion zu gehen und das ist von ganz, ganz vielen Fans offensichtlich nicht der Fall. Da sage ich dann auch ganz ehrlich, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst nur kommen, wenn es gut läuft, dann kommt auch nicht, wenn es gut läuft, bin ich der Meinung. Aber wie gesagt, da kann man auch gerne mit mir drüber diskutieren. Bei aller Enttäuschung müssen wir es insgesamt hinbekommen, die Mannschaft natürlich zuallererst besseren Fußball zu spielen, dann ist die Hütte auch wieder voll. Also, wer noch eine Dauerkarte möchte, lange Rede, gar keinen Sinn, es gibt noch Dauerkarten, kauft euch eine, holt euch eine, denn ich bin ganz, ganz sicher, dass wir eine andere Saison in dieser ja, Spielzeit erleben werden, als es die letzten beiden Jahre der Fall war und ich hoffe, dass wir dann auch als VfL-Fans alle wieder zusammenstehen können und ja, entweder im Stadion oder, und jetzt kriege ich wieder die Kurve, Wölfer Radio Arena Live, Hashtag VfLAL, da begleiten wir das Ganze auch und dann könnt ihr das hören und es ist, unser Verein ist toll, unser Verein ist geil, wir müssen uns halt auch nur nach außen tragen, wir müssen uns leben und da ja, sind alle aufgerufen, sag ich mal, vom Platzwart bis hin zum Fan, der in der Nordkurve singt oder auch jetzt hoffentlich sich auch noch eine Dauerkarte irgendwo im Stadion zulegt, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Ja, das war's sozusagen wieder. Wölfe Radio diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt mir wieder. Wölfe Radio Hotline ist auch am Start. 015789070123. Wer da auch gerne mal was sagen möchte, immer her damit. Und ansonsten bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher,